WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, die letzte Show in dieser Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist 29 Jahre alt und heißt Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo? Ja, hallo Benjamin. Aber ich bin 29. Ich habe mich auch gerade verbessert, ja. Ach so, okay. Ja. Ja, so nur zu meinem Thema. Und zwar geht's bei mir um Drogenprobleme. Ja. Und mit 13 habe ich angefangen mit Drogen, weil ich leider die falschen Leute kennengelernt hatte. Ja. Und was denn für Drogen mit 13? Bitte? Was denn für Drogen mit 13? Cannabis, Alkohol und Speed. Verstehe. Und wieder mal Pappen, Ecstasy und was man so auf Partys halt nimmt, ne? Okay. Und bin dann bei meinen Eltern irgendwann halt rausgeschmissen worden, weil sich das mal bei mir nicht verändert hat. Mhm. Und bin dann zu einem Heroinabhängigen gezogen. Mhm. Gezogen? Also hing, du hast mit dem zusammen gewohnt? Genau, weil ich nicht wusste, wohin. Und ja, für mich war eine, so eine, wie sagt man das so? Wie alt warst du da, als du zu dem gezogen bist? Ja, 13, 14. Ach so, da war gar nicht viel Zeit vergangen. Okay. Nee, das ging dann ratzifatzi. Mhm. Ja, dann war ich ungefähr ein, zwei Jahre oder drei Jahre, ich weiß es nicht genau, irgendwie sowas mit dem Dreh drauf. Hab dann irgendwann eine Therapie gemacht. Also du warst dann auch heroinabhängig? Nee, heroinabhängig war ich Gott sei Dank nicht, nee. Aha. Aber nur von anderen Drogen halt. Von den anderen Sachen, ja. Ja. Dann hab dann eine Therapie gemacht von circa zwei, drei Jahren, hab dann eine Frau kennengelernt, mhm, und bin dann mit 21 zu ihr gezogen. Mhm. Dann lief auch alles weiter gut, weiter clean gewesen und alles. Dann ging die Ehe leider zu Bruch. Ja. Ja, bin dann wieder hierher gezogen, alter Freundeskreis, nur das so sieht. Der Rückfall war vorprogrammiert eigentlich. Also nachdem du so gut davon weggekommen warst, genau, was ja eine tolle Leistung war, bist du dann wieder volle Kanne rückfällig geworden? Genau. Jetzt bist du 29. Wie sieht's denn im Moment aus? Da sieht es scheiße aus. Das heißt, seit deinem 21. Lebensjahr bis jetzt bist du wieder voll in der Drogensucht drin? Nein. Jetzt erst seit drei Monaten. Ach so, jetzt seitdem erst ich wieder hier bin. Seit drei Monaten bin ich von meiner Frau getrennt. Ah ja, okay. Das kriegen wir jetzt nicht genau auseinander. Aber nee, egal, nee, du bist jetzt, das heißt, du bist jetzt wieder richtig im Sumpf drin. Genau. Meine Wohnung ist auch kein menschenwürdiges Leben mehr möglich. Was nimmst du denn im Moment für Drogen? Also momentan Speed, Gras und LSD. Mhm. Also das ist eigentlich bei mir steht eigentlich bei mir auf dem Tagesplan. Heute auch schon reichlich, ne? Heute auch schon, ja. Ja, ich höre das auch. Du sprichst so ein bisschen merkwürdig. Daran liegt das. Ja. Wie finanzierst du das Ganze denn? Ich versuche halt irgendwie immer an Geld zu kommen, frag irgendwelche Leute oder ich habe halt momentan Hartz IV und halt irgendwie nebenbei halt guckt, dass man irgendwie an Geld kommt, ne? Das heißt, du irgendwas drehst auch immer krumme Sachen? Bitte? Du machst auch krumme Sachen irgendwie? Also, ja, krumme Sachen so halbwegs, würde ich mal sagen, ne? Also, was denn, halbwegs, was heißt das? Ja, es ist nicht ganz sauber, aber es beklagt sich denn keiner im Endeffekt. Von daher. Na, erzähl's mir doch mal, was das ist, damit ich es mir vorstellen kann. Ja, ich wüsste jetzt auch kein konkretes Beispiel. Okay, das läuft alles nicht so ganz sauber, nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Du lebst alleine noch in einer vollkommen... Genau, ich lebe alleine in einer Wohnung, genau. In einer sehr versifften und verdreckten Wohnung. Genau, die in den drei Monaten so schlimm aussieht, dass hier ja eigentlich keiner mehr wohnen kann. Warum gehst du nicht zu einer Drogenberatungsstelle? Ich habe das irgendwie... Ich weiß nicht. Ich wollte das ja schon machen, aber irgendwie immer dann, wenn ich sie angerufen habe, irgendwie ging es nicht oder irgendwas war immer oder ich war zu drauf oder wie das so ist. Ja. Oder du warst zu feige. Oder ich war zu feige, genau. Aber immerhin rufst du ja jetzt hier mich an. Genau. Das ist ja auch schon mal ein kleiner Schritt. Ja, wenigstens schon. Denn dir war ja klar, dass ich zu dir nicht sage, ah, super, mach mal weiter so, das ist ein guter Weg. Nee, das will ich auch nicht machen. Mhm. Ich habe ja auch schon zwei Selbstmordversuche jetzt bei mir. Also Benjamin, ich finde, du hast ja schon mal das Erfolgserlebnis gehabt. Du hast es ja in ganz jungen Jahren, da warst du ja ein junger Kerl, da hast du das ja geschafft, davon wegzukommen. Das heißt, du kannst das und du hast auch die Kraft dazu. Du erinnerst dich an damals, wie du das geschafft Natürlich. Hast. Ja, so. Das würde mich an deiner Stelle sehr, sehr motivieren, sehr nach vorne bringen. Nach dem Motto, ich habe es einmal geschafft, dann schaffe ich es auch ein zweites Mal. Denn ja, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt vorangehen kann. Ich weiß, weil das ich weiß jetzt auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Na, das werden wir dir jetzt gleich mal richtig Schrittchen für Schrittchen sagen, was du, wie du jetzt vorangehen sollst. Aber wir beide sind uns einig, dass was passieren muss. Ne? Da muss was passieren. Ich kann hier eigentlich gar nicht mehr leben. Mhm. Aber das, ich finde das alles gute Voraussetzungen. Du siehst es ein, du fühlst dich sau unwohl in der Situation, in der du steckst. Das ist so, ne? Ja. Und du hast einmal das schon mal geschafft. Ja. So, jetzt gucken wir nach vorne. Und jetzt wird dich meine nette Psychologin, die Magdalena, anrufen. Okay. Du legst auf, sie meldet sich gleich. Und dann wird sie dir Schritt für Schritt erklären, was du in den nächsten Tagen zu tun hast. Okay? Okay. Gut, Benjamin, ich drück die Daumen und alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Viel Glück wünsche ich. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Kim. Kim ist 25. Bei Kim weiß ich nie, ist es ein Mann oder eine Frau? Ich glaube eine Frau, ne? Oder? Ja, ist eine Frau. Ja, ist eine Frau. Manchmal gibt es auch Kims, die Männer sind. Ja, ich weiß. Früher gab es auch mal Zigaretten, die hießen so. Ja, das stimmt. Ich glaube, die heißen, gibt's, aber die gibt es nicht mehr. Nee, die gibt's nicht mehr. Liebe Kim, um was geht's? Und zwar, ich bin mit meinen beiden Freundinnen im Sommer zusammengezogen. Mhm. Und die eine Freundin hat einen Freund kennengelernt, also einen Mann kennengelernt, übers Internet. Ja. Der wohnt jetzt bei uns seit ungefähr 6-7 Wochen. Also ihr seid so eine Mädels-WG und das war eigentlich abgestimmt, dass ihr drei in dieser Wohnung alleine wohnt. So war es geplant. Genau, So war es geplant. Und jetzt ist er halt, er ist erst als Gast gekommen und nach 2-3 Wochen haben wir halt mal nachgehakt, wie das denn so aussieht, wie lange er noch bleiben möchte. Dann kam halt raus, dass er seine Wohnung gekündigt hat. Oh. Und jetzt wohl länger bleibt. Oh. Da haben wir halt gesagt, es wäre schön gewesen, wenn die uns das mitgeteilt hätten oder in irgendeiner Weise. Allerdings, dass man das gemeinsam bespricht. Ja, ganz genau. Aha. Aber das ist leider nicht geschehen. Und ist der mit Sack und Pack jetzt da, auch mit seinen Klamotten? Ja, er war auch schon mit seinen Eltern hier. Und wohnt im Zimmer mit von deiner Freundin? Ganz genau, ja. Also wir sehen nicht viel von ihm mehr mittlerweile, weil wir natürlich dann auch geäußert haben, dass wir das alles nicht so gut finden, weil er dann auch einen Nachsendeantrag auf unsere Adresse gestellt hat und uns darüber nicht informiert hat, nicht gefragt hat. Sich auch im Nachhinein dafür nicht entschuldigt hat und wir halt deutlich gemacht haben, dass wir eigentlich nicht möchten, dass er bei uns wohnt, aber das interessiert die beiden nicht. Ja. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Jetzt zum Beispiel Nebenkosten, die gehen halt ein bis zweimal am Tag baden. Ne? Die gehen ein bis zweimal am Tag baden? Ja. Ja, das gibt natürlich eine ganze Menge Wasserkosten und Stromkosten. Ja, das läuft jetzt halt schon seit einem Monat so und sehen die auch nicht ein. 120 Euro fehlen auch schon im Haushaltsportemonnaie, weil wir halt ein Haushaltsportemonnaie hatten für Waschpulver und sowas, Haushalt halt. Und Essen? Wie ist das mit dem Essen? Ja, das haben wir uns eigentlich geteilt zu dritt. Mhm. Eingeplant war halt nicht, dass irgendwie Freunde und Partner davon finanziert werden. Ist halt nicht angekommen anscheinend. Und er gibt nichts dazu? Nein, er gibt nichts dazu. Gar nichts? Auch wenn ihr, was sagt ihr denn, wenn ihr ihn oder wenn du ihn ansprichst, pass mal auf, du wohnst hier, obwohl du gar nicht eigentlich hier wohnen darfst, dann gib mal ein bisschen Kohle, beteilige dich, was sagt er dann? Also es war nicht möglich, ihn persönlich darauf anzusprechen, weil er sich halt immer nur im Zimmer versteckt von unserer Mitbewohnerin. Dann könntest du doch die Mitbewohner, deine Freundin ansprechen. Ja, habe ich gemacht. Und? Ja, sie sagt, er hätte das alles von seinem Geld bezahlt. Was? Das ist aber definitiv nicht so, weil halt einfach 120 Euro fehlen und wir halt wissen, wir haben die nicht ausgegeben. Wir können das natürlich jetzt nicht beweisen, ne? Weil wir keine Bons haben oder sowas in der Art, aber... Das ist ja fast der Klassiker in der WG. Solche Geschichten habe ich früher ganz oft gehört. Da hat sich eine WG gegründet und dann plötzlich taucht ein Lover auf und nistet sich ein. Und dann ist immer Unfrieden gestiftet. Ja. Eigentlich darf man das als WG-Mitglied nicht machen. Wenn man das macht, dann muss man die anderen mit einbeziehen und sagen, wollen wir das? Wollen wir zu viert hier wohnen? Und seid ihr alle einverstanden? Wer ist denn der Hauptmieter dieser Wohnung? Ja, den gibt's halt leider nicht. Wir sind halt zu dritt im Mietvertrag. Ach so. Mhm. Und deswegen haben wir da auch keine Handhabe. Ich war halt auch schon beim Amtsgericht und bei der Polizei, beim Vermieter. Ach, so weit schon? Mit Amtsgericht und Polizei sogar schon? Ja, ich wollte halt eigentlich einen Anwalt kontaktieren und ich kann mir das halt nicht leisten, weil ich Studentin bin und habe dann halt versucht, so einen Schein zu kriegen, dass halt die Anwaltskosten übernommen werden, aber die meinten halt, das wäre halt eine private Sache, da könnte man rechtlich nichts machen und wollten mir dann erstmal keinen Schein ausstellen. Ich weiß auch nicht, ob das klug ist, an deiner Stelle dir da so ein Riesending an Hals zu hängen. Hast du wirklich alle Möglichkeiten des vernünftigen Gesprächs genutzt? Ja. Auch mit deiner oder eurer Freundin? Ja. Die dritte im Bunde ist genauso der Auffassung wie du? Ja, ganz genau. Wir haben uns zu dritt zusammengesetzt und öfter versucht, schon mit ihr zu sprechen. Und das war schon schwierig, sie überhaupt irgendwie aus ihrem Zimmer zu kriegen, sie überhaupt anzutreffen, da irgendwie das Gespräch zu suchen. Und wenn es dann halt soweit war, war sie da nicht in keinster Weise irgendwie... Seid ihr drei länger schon befreundet? Ja. Ja, das sogar auch. Also ihr kennt euch und könnt euch gut einschätzen und so. Ja, eigentlich schon seit ungefähr 5-6 Jahren. Das macht die Sache halt noch viel schwieriger, ne? Mhm. Ich weiß nicht, welche Stadt ihr wohnt und wie die Wohnsituation dort ist. Zur Not würde ich androhen, dass du und die andere Frau, dass ihr auszieht. Dann sitzt sie alleine da mit den Mietkosten. Ja, sie will ja jetzt ausziehen. Ach, sie will ausziehen, ja. Ja, zum 1.3. Das haben wir jetzt, also so weit ist es jetzt schon, dass sie halt irgendwie sich hier nicht mehr wohlfühlt anscheinend und ausziehen möchte. Ja, aber dann ist doch gut. Dann kann man die Zeit doch bis dahin noch irgendwie überbrücken und dann ist gut. Ja, das sagst du jetzt so, ne? Ich meine, wir fühlen uns jetzt hier schon seit 6-7 Wochen einfach unwohl, wenn wir zu Hause sind. Und das Problem ist auch, dass er halt einfach nicht ganz koscher ist, ne? Was heißt das? Also er hat auf jeden Fall schon einen psychischen Knacks. Er hat halt immer solche Ups und Downs. Zwischendurch hat sich auch ein Alkoholproblem einfach gezeigt. Mhm. Man weiß halt nicht genau, wie er reagiert. Er erzählt zum Beispiel, er wäre bei den Hells Angels gewesen und bei den Banditos und wird heute noch irgendwie Drohanrufe kriegen und hätte schon eine Anklage gehabt wegen Anstiftung zur Prostitution, illegalem Waffenbesitz, schwerer Körperverletzung. Das ist natürlich niemand, mit dem man irgendwie zusammenwohnen möchte. Kann ich verstehen, der ist ein Mulmig, wenn die Person... Aber was kann man machen? Polizeimäßig... Das frage ich dich, Domian, was man da machen kann. Ich weiß es nicht. Ich war ja heute schon... Also ich war bei der Polizei, ich war beim Vermieter, ich war beim Amtsgericht und keiner kann mir helfen. Deswegen rufe ich an. Ja, also diese rechtliche Sache hast du schon abgeklärt. Das kannst du vergessen. Ihr habt Druck ausgeübt auf die Frau. Der ist offensichtlich ganz gut gefruchtet, dass sie immerhin ausziehen will zum 1. März. Ich meine, das ist doch wirklich jetzt nicht mehr so lange. Das sind ja nur 3 Wochen noch. Da müsst ihr jetzt durch. Ja. Es ist so. Wenn ihr jetzt die letzten Wochen es geschafft habt, schafft ihr die nächsten 3 Wochen auch. Was willst du machen? Du musst 3 Wochen in den Urlaub fahren. Offensichtlich nichts machen. Aber ich meine, du musst dir das mal vorstellen, da ist jemand in deiner Wohnung. Ja, klar. Ja. Und du bist in der Überzahl, du möchtest, dass dieser jemand da ist und du kannst wirklich nichts machen. Auch nicht rechtlich. Ja. Mal der Vermieter. Der Vermieter möchte ihn auch nicht hier haben und nicht mal der kann da was gegen machen. Hast du dich auch erkundigt? Ja. Ja, das ist das Risiko, glaube ich, wenn man in eine WG zieht. Deshalb bin ich in meinem Leben nie in eine WG gezogen, weil ich immer Schiss hatte vor solchen Komplikationen. Wirklich? Ja, ich war nie in der WG. Nein, niemals. Ich habe über 1000 Freunde gehabt, die in WGs gewohnt haben und war immer froh, wenn ich da rauskam und meine eigenen 4 Wände hatte. Also ich habe schon in anderen WGs gewohnt, aber sowas ist mir noch nie untergekommen. Es gibt ja auch ganz wunderbare Wohngemeinschaften. Kim, es gibt keinen klugen Tipp. Ihr müsst durchhalten. Ich hoffe, dass es gut geht die letzten 3 Wochen. Und ich vor allen Dingen hoffe ich, dass die dann auch zum 1. März draußen sind. Das ist ja wichtig. Ja. Ne? Da musst du dann nochmal wirklich Druck machen, dass ihr davon ausgeht, dass es dann auch wirklich passiert. Ja, aber womit willst du denn Druck machen? Indem ihr ankündigt, sonst geht ihr. Dass wir sonst gehen? Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen, Kim. Tut mir leid. Du musst jetzt Zähne zusammenbeißen und durch. Und ich halte die Daumen, dass es gut läuft. Ja, okay. Es gibt nichts zu lösen da mehr. Es gibt keine Lösung. Keine andere Lösung. Aber das kann doch nicht sein, dass man da nichts machen kann, wenn einfach jemand Fremdes offensichtlich in deiner ja. Offensichtlich Wohnung ja. Aber wir haben es jetzt ein paar Mal schon besprochen. Offensichtlich ja. Du hast dich ja schon sehr gut informiert. Liebe Kim, ich drücke die Daumen. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Ja. Ciao. Danke. Hier ist Patrick. Patrick ist 25. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Patrick, guten Morgen. Hi. Hi, Domian. Um was geht's, Patrick? Ja, und zwar rufe ich dich an, weil im Moment ist halt alles scheiße bei mir. Ich bin zu Hause rausgeflogen. Also ich habe mit meiner Lebensgefährtin zusammengelebt, mit ihrem Sohn, der ist 7, und mit meiner Tochter, die ist jetzt 4 Monate alt. Mhm. Du bist rausgeflogen, ja, warum? Weil ich Scheiße gebaut habe. Ich habe, wir haben uns damals in der Klinik kennengelernt. Also in der LVR-Klinik, quasi eine Psychiatrie. Ja. Und da hatten wir uns halt kennengelernt und dann halt zusammengekommen, später sind wir zusammengezogen und ich hatte dann in einem Café gearbeitet und da habe ich echt sehr gut verdient. Und das ist dann quasi weggefallen. Und durch halt den Lebensstandard, den wir da hatten, habe ich dann halt angefangen, heimlich manche Rechnungen nicht zu bezahlen. Mhm. Und ja, das hat mich dann quasi mit der Zeit eingeholt und ich habe dann quasi die Rechnungen, die quasi so gedrückt haben, dass quasi schon der Gerichtsvollzieher angedroht ist und sowas. Was waren das für Rechnungen, die du nicht bezahlt hast? Das normale halt, was man kennt, Strom, Gas. Achso, für die Wohnung. Ja, sowas halt, auch andere Rechnungen halt, Versicherungen oder Ratenzahlungsvereinbarungen, wenn wir was quasi so auf Pump gekauft haben. Und das ist dann aufgeflogen und da hat deine Freundin gesagt, Schluss, raus, jetzt, ich setze dich vor die Tür. Genau, das ist jetzt am Montag aufgeflogen, weil ich als der Gerichtsvollzieher da stand und das Geld haben wollte, bin ich hingegangen und habe dann quasi das Geld versucht heimlich aufzutreiben, dass sie das halt nicht mitbekommt. Weil das lief ja im Prinzip das meiste auf ihren Namen auch. Hm. Das habe ich nicht verstanden. Was sollte sie nicht mitbekommen? Dass halt diese Schulden existieren. Ach so, okay. Aber letztendlich hat sie es dann mitbekommen. Ja, jetzt quasi seit einer Woche weiß sie über alles Bescheid. Ja. Was ich auch nicht verstanden habe, warum hast du die Sachen nicht bezahlt? Du hast in einem Café gearbeitet, sagst du. Das heißt, du hast Geld verdient. Ja, aber der Job ist dann quasi weggefallen. Ja. Und dann war halt sehr viel Geld weg. Und warum hast du ihr das nicht gesagt, dass der Job weggefallen ist? Doch, das wusste sie ja. Das wusste sie auch, aber halt... Und warum hast du ihr nicht gesagt, ich kann das nicht mehr bezahlen, die Sachen? Ja, weil ich ja halt Angst vor hatte, so halt vor der Reaktion und sowas. Im Prinzip ist das totaler Schwachsinn. Ich hätte eigentlich schon Anfang an mit offenen Karten spielen. Ja, natürlich. Jetzt ist es ja noch viel schlimmer. Ja, natürlich. Und jetzt ist es halt so, dass ich halt seit Montag quasi weg bin. Wo lebst du jetzt? Also ich bin mal hier, mal da. Dann war ich jetzt auch ein paar Nächte im Hotel. Wer zahlt das Hotel? Ja, das bezahle ich selber. Es ist noch Anfang des Monats, ne? Welches Geld hast du denn noch? Ja, ich habe jetzt halt das normale Geld da bekommen. Wir bekommen ja Elterngeld, Kindergeld, Arbeitslosengeld. Ist ja jetzt auch da. Okay, ja. Alles misslich. Was ist der konkrete Anruf, der konkrete Grund deines Anrufes? Ja, und zwar rufe ich an, weil ich habe einfach keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Weil ich stehe jetzt alleine da. Jeder Mensch, jeder, den ich kenne, weiß das. Und im Prinzip habe ich jetzt alle gegen mich. Hat dich denn deine Freundin, wie lange wart ihr zusammen gewesen? 2,5 Jahre. Ja. Hat sie dich jetzt in dem großen Zorn und Streit rausgeschmissen? Ja, es ist halt ja rausgekommen, weil halt ja auch die Anzeigen kamen und so. Und dann, sie wollte halt dann, dass ich gehe. Und wir haben uns halt gezofft, ja, dann bin ich schon gegangen. Und dann kam halt immer mehr raus. Hm. Also ich habe dann immer noch nicht angefangen, mit allem auszupacken. Aber jetzt weiß ich im Prinzip alles. Also es gibt jetzt nichts mehr, was sie nicht weiß. Hat das jetzt zur Folge, dass sie auch aus der Wohnung raus muss, weil das nicht bezahlt worden ist? Nein, sie muss nicht aus der Wohnung raus. Ja. Aber Welche Nachteile hat sie denn jetzt davon? Sie hat im Prinzip jetzt Schulden durch mich. Und sie muss das alles nachzahlen. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Geld das ist? 5.000 Euro. Naja, das ist viel Geld. Ja, das ist sehr viel Geld. Und sie ist auch halt bei der Polizei gewesen, hat mich auch angezeigt. Mhm. Deswegen. Und ja, ich bin jetzt auch beim Anwalt gewesen und so. Der meinte dann zu mir, der kann das halt, der ist halt in der Lage, dass er das halt mit den Gläubigern regeln kann und so, dass halt die Schulden von ihr quasi abgehen und quasi auf mich quasi übertragen werden, dass sie halt wieder schuldenfrei wird. Mhm. Aber es geht dir ja auch darum, wie du dein Leben wieder einrenkst, ne? So habe ich es ja verstanden. Genau, also ich war ja wie gesagt vor zweieinhalb Jahren hier in der Psychiatrie. Mhm. Und ich bin auch heute, ja. Hast du eigentlich was gelernt? Nee, habe ich nicht. Ich habe immer Bewerbungen geschrieben ohne Ende, immer nur Absagen kassiert. Ja. Ich glaube, das beste Signal, was du deiner Freundin, wenn du überhaupt noch eine Chance hast, immerhin habt ihr ein Kind und das heißt Verantwortung. Das einzige Signal, was du senden kannst, ist, dass du dich um einen Job bemühst, dass du Kohle verdienst und dass du versuchst, das wieder gut zu machen, was du da kaputt gemacht hast. Auch finanziell. Ja, klar, das will ich auch definitiv machen. Ja gut, dann mach es. Dann ist das dein Plan für dieses Jahr. Ja, aber das ist ja einfacher gesagt als getan. Ja, gut. Das ist das Problem, weil ich bin jetzt quasi auf der Straße, ja. Hab nichts mehr, weiß nicht wohin und gar nichts. Mhm. Es gibt keinen Freund, wo du eine Weile unterkommen kannst? Nee. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja, also es geht. Okay, da gibt's immer Möglichkeiten und die Möglichkeiten werden wir dir jetzt gleich mal in die Hand geben. Wichtig ist, dass du erstmal eine Unterkunft hast und von da aus kannst du dann sehen, dass du dass du was zu arbeiten findest und dann richtig loslegen kannst. Ja klar. Ich bin auch heute Morgen, bin ich hier in der Ambulanz gewesen von der Psychiatrie beim Oberarzt, habe mit ihm auch darüber gesprochen und er meinte zu mir halt, dass ich mich nächste Woche einfach bei den Sozialarbeitern melden soll, nächste Woche Donnerstag, weil der so nichts für mich machen kann. Mhm. Gut. Auf der Schiene werden wir es mal weiter für dich forschen, Patrick, und dich gleich nochmal anrufen und alles weitere im Hintergrund. Okay, super, vielen Dank. Gerne, Patrick. Alles Gute, okay. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. Hier ist die Irene und Irene ist 85. Guten Morgen, Irene. Hallo, Domian. Hallo, Irene. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, gestern hattest du erwähnt das Thema Enkeltrick. Genau, und wir hatten ja auch eine Anruferin gestern dazu. Genau, und das, da wollte ich mich schon melden, aber es war schon ziemlich spät. Jetzt sag bloß, dir ist es auch passiert. Ja, dreimal. Dreimal ist es dir passiert? Ja, dreimal telefonisch. Wie war das? Was haben die gemacht? Ja, das erste Mal war ungefähr vor 2 Jahren, war eine weibliche Stimme und die sagt dann, hallo, hallo, ich bin's. Und ich war darauf noch nicht vorbereitet, weil es das erste Mal war. Mhm, ja, genau. Ein Anruf und dann habe ich gesagt, hallo, wer bist du denn? Ja, ich bin's doch. Ich sag, bist du Iris? Mhm. Ja, natürlich, ich bin Iris. Die wollte den Namen rauskriegen. Die wollen alle Namen hören, damit sie ins Gespräch kommen. Wer ist Iris? Eine Enkelin von Bekannte. Dir? Eine Bekannte. Das ist eine jüngere Bekannte von mir. Mhm. Und da sagt die, ich sag, na, was hast du denn auf dem Herzen? Wie kommt das, dass du mich anrufst jetzt und so? Und da sagt sie, ja, ich habe meinem Freund ein Auto gekauft und wollte 15.000 Euro haben. Iris aber ist krank, die ist durch einen Gehirntumor, durch eine Operation ist die Epileptikerin geworden. Die kann überhaupt, darf auch nicht Auto fahren. Also das war schon mal faul. Da warst du schon misstrauisch. Ja, da habe ich das schon gemerkt. Aber immerhin wollte die Person 15.000 Euro haben. 10.000 Euro. Und dann, ich weiß nicht, ich war erst ein bisschen schockiert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Ich konnte mich gar nicht zurechtfinden. Und da sagt sie, ja, zieh da was über und fahr mal zur Bank. Mhm. Ich sage, lass mich noch auf dieses Gespräch ein. Mhm. Ich sage, stellst du das vor, ich habe kein Geld auf der Bank. Mhm. Und dann, dann haben wir das Gespräch beendet, hat sie sich nochmal gemeldet und dann hat sie mich bedrängt. Ich sollte zur Bank, da habe ich gesagt, weißt du was, Iris sitzt neben mir, möchtest du sie gerne sprechen? Und dann war das Gespräch beendet, so aufgelegt. Super, super, super reagiert. Und dann ein halbes Jahr später ungefähr rief ein junger Mann an, ja, und der sprach Deutsch, aber er war ein Türke. Das habe ich an der Ausdrucksweise gemerkt, mhm, und daran, dass er also Enkel und Neffe nicht unterscheiden konnte. Okay. Der sagte, ich sage, hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist dein Neffe. Ach, sag ich, das ist aber nett. Sag ich, wie heißt du denn? Ja, das weißt du doch. Ich sage, ja, aber du musst das ja auch wissen. Mhm. Ich sage, was möchtest du denn haben? Ein Auto oder ein Flugzeug? Ich kauf dir alles. Der war so sprachlos, das war dann auch beendet. Also du bist aber sehr, sehr schlagfertig in der Situation. Und vor kurzem rief ein Mann an mit einer dunklen, so einer anschmeichelnden Stimme, ja, als wenn es mein Liebhaber wäre. Bloß so einen hatte ich gar nicht. Und da sagte er, ja, hallo, ich bin's. Und dann nannte er meinen Vornamen und ja, sag ich, wer bist du denn? Ja, weißt du denn nicht mehr? Und so auf diese Tour. Mhm. Ich sag, nee, sag mal, wer du bist. Mhm. Und der legt das auch auf. Das ist ja schrecklich, dass du das dreimal schon erlebt Interessant. Hast. Und immer, sie wollen Namen. Er hat erwartet, ich sollte sagen, auch Paul oder Peter, du bist das. Ne? Aber das habe ich ja nicht gemacht. Darauf bin ich ja jetzt schon vorbereitet, wenn so ein Anruf kommt. Also übrigens, Irene, heute habe ich eine Mitteilung oder einen Bericht von der Kölner Polizei gelesen. Mhm. Es gibt noch weitere Tricks mittlerweile. Mhm. Die rufen nicht nur an und sagen, dass sie irgendwie ein Auto kaufen wollen oder so, sondern die machen das noch schlimmer. Die sagen den alten Leuten, ihr Enkel ist gerade schwer verunglückt und fast tot. Und das ist mir auch bekannt. Und wir brauchen Geld für den Transport oder irgendetwas. Ja. Und dann sind die Leute geschockt und völlig fertig mit den Nerven und sind dann noch bereitwilliger, ihr Geld zu geben. Ja, ich weiß. Also das in ist wirklich... In den Zeitungen, ich weiß nicht, ich meine, ich bin ja nur auch keine junge Frau mehr, aber ich nehme alle Informationen auf, im Fernsehen oder in den Zeitungen. Und man kann ja ein bisschen denken, dass die alten Menschen sich darauf einlassen, dass sie auch rein in die Wohnung reinlassen. Genau, das ist auch ganz wichtig, man darf keinen reinlassen. Ich möchte, das jetzt habe ich jetzt deswegen angerufen, damit eben die Leute, die zuhören hier, damit die auch wirklich sich das merken, wie man sich verhalten sollte. Und zweimal ist es mir noch passiert, da war mir an der Wohnungstür zwei Männer. Und was wollten? Zweimal. Und was sagten die, was die wollten? Die wollten, eines war das erste Mal, das ist auch schon 2 Jahre oder wie lange her, weiß ich nicht mehr genau. Und ich bin ja nun ganz allein in einer ziemlich großen Wohnung. Und ich habe dann auch das Klingeln hin, habe ich auch die Tür aufgemacht. Ich meine, ich kann im Flur schreien, wenn was passiert. Und ich kann mich auch ziemlich energisch wehren. Ja. Zwar nicht körperlich, aber anders eben. Und die sahen gut aus, waren groß und stattlich und so um 50 rum beide, hatten so weiße Hemden an, Ärmel hochgekrempelt, so ganz leger. Und dann hatten sie beide eine dicke Akte unterm Arm. Ja. Und dann meinten sie, sie müssten hier irgendwelche Leitungen prüfen. Das ist der Trick. Genau, und da habe ich gesagt, bei mir wird nichts geprüft. Die haben sprachlos dagestanden, weil die erwarten, dass... Die erwarten, du hättest sie reingelassen. Anders reagieren. Genau. Ich denke mir das so. Da hast du gesagt, bei mir gibt es nichts zu prüfen und hast die Tür zugemacht. Hab die Tür zugemacht. Sehr gut. Und dann ist es nochmal passiert, das waren auch zwei Männer und die, das war aber Winter, dann weiß ich nicht mehr, wann das war Winter und dicke Jacken an und die hatten auch Akten unterm Arm und die wollten hier wegen dieser Kabelgeschichte da kriegt man ja dauernd Post und wird angeschrieben und sowas, alles Kabel und die wollten auch sowas. Dann habe ich gesagt, hier wird nichts gemacht, ich habe keine Informationen. Mensch, Irene, du lebst... Die Zeitung gelesen, ja, die Tür zugemacht. Das war's. Du lebst ja richtig gefährlich. Bitte? Ich sag, du lebst ja richtig gefährlich. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, kann ich nicht sagen. Aber naja, aber wenn das schon ein paar Mal jetzt passiert ist. Ja. Sei bloß vorsichtig mit dem Öffnen der Tür. Weiß ich, meine Nachbarn haben das auch, das weiß ich ja auch. Ja. Aber trotzdem habe ich erst durch den Spion geguckt, ne? Genau. Wer denn da draußen steht. So muss man das auch machen. Ja, also, sicher. Das war nochmal eine Warnung durch dich, durch deine Geschichten, dass vor allen Dingen ältere Leute sich da sehr... Allen Leuten sage ich, sie sollen sich nicht an der Tür, sollen gar nicht aufmachen. So. Ne? Ich danke für den Anruf, Rene. Alles Gute. Alles Gute und die Sendung gefällt mir sehr gut. Ich gucke mir die mal an. Dankeschön, das freut mich sehr. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 1:30 Uhr haben wir. Nächste Woche haben wir natürlich auch ein Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema nächste Woche heißt, ich bin ein Egoist. Und ich möchte folglich sehr gerne mit Leuten sprechen, die immer nur ihren Vorteil sehen, die andere vorwiegend ausnutzen und immer zuerst an sich denken. Die dieses gut finden, weil sie sagen, ja, na klar, man muss ja auch Egoist sein, um voranzukommen. Oder auch gerne mit Leuten, die so ein bisschen schlechtes Gewissen haben und sagen, ja, so richtig in Ordnung ist das nicht. Und natürlich sehr gerne auch mit Opfern von Egoisten. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Thema Ich bin ein Egoist, dann meldet euch bitte schon per Mail domian@wdr.de. Weiter jetzt mit unserer freien Themennacht am Freitag und herzlich willkommen, sage ich, zu Bianca. Bianca ist 19. Guten Morgen, Bianca. Guten Morgen. Bianca, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe bei meinem Freund im Handy geguckt und habe halt Nachrichten gesehen von anderen Mädchen. Er hat zu mir gesagt, dass er bei seiner kranken Mutter sei. Das war gestern. Und halt gestern Abend bin ich auch halt an sein Handy gegangen, wollte mir da was runterladen bei Play Store. Ja, und da habe ich halt Nachrichten gesehen, wie die Nacht war schön mit dir. Ja, echt? Und dann, ja, und dann hat der halt, also hat die Frau zurückgeschrieben halt, ja, wir können das gerne nochmal wiederholen und so, ja, und dann habe ich das gelesen und ja. Wie lange bist du denn mit deinem Freund schon zusammen? 3 Jahre und wir haben auch ein Kind, der ist jetzt 2. Ich war schwanger, als wir 3 Monate zusammengekommen sind. Ja. Ja, mein Kind wird jetzt, wird jetzt 2. Ja, wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund ist 24. Und wohnt ihr zusammen? Ja, seit einem Jahr, er ist zu mir gezogen. Nun hast du da rumgeschnüffelt im Handy, das darf man natürlich auch nicht, aber nun ist die Information am Tag und nun kann man sie nicht mehr zurückstecken. Hast du ihn darauf angesprochen? Nein, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich wollte erst mal einen Rat von einer dritten Person haben. Verstehe, Bianca. Was hast du denn empfunden, als du das gelesen hast? Das war ja nun ganz eindeutig. Das kann man ja gar nicht mehr abstreiten. Was hast du da empfunden? Ja, erst habe ich halt öfter an ihm auch Parfüm gerochen, was nicht von mir sei. Dann habe ich öfter auch so Art wie Knutsch, also so helle Flecken und so am Hals gesagt, er gebissen worden ist oder so. Und dann habe ich ihn auch gefragt, woher das kommt. Er hat gesagt, der Geruch kommt beim Training, wenn die Leute sich da einparfümieren und Deo, dann, dass er das mittragen würde und so, dass das von alleine dann kommt. Also du warst schon ein bisschen vorbereitet auf diese Information quasi. Kann man so sagen. Wie ist denn eure Beziehung? Wie läuft das denn zwischen euch beiden so? Also, als wir uns kennengelernt haben vor 3 Jahren, da war in ein Restaurant, weil er war da Kellner. Mhm. Und dann habe ich ihn die ganze Zeit so angeguckt und so und fand ihn richtig süß. Und dann hat er auch, später kam er zu uns, zu mir und meine Freundinnen und hat dann halt die ganze Zeit mich so angeguckt und so und hat mit mir gesprochen. Und dann zum Schluss hat er so gefragt, was möchtest du? Und dann wollte ich eigentlich nur Spaß machen. Ich habe dann so gesagt, deine Nummer. Und dann später, als die Rechnung kam, als wir dann gegessen und so hatten, stand tatsächlich die Nummer auf der Rechnung. Das ist ja süß. Ja, und dann... Es fing romantisch und nett an, kann man so sagen. Wir haben dann öfter geschrien, telefoniert und so. Später haben wir uns getroffen. Ja, und das war vor 3 Jahren. Aber wie ist es so im letzten halben Jahr? Wie ist die Stimmung zwischen euch beiden? eigentlich kritisch. Als ich mein Kind bekommen habe, mein Sohn, da wurde er richtig zum Arschloch, hat sich nicht mehr für mich gekümmert und so. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass er eine andere hat. Aha. Schlaft ihr denn miteinander noch? Ja, eigentlich schon, aber meistens kommt er an. Wie, meistens kommt er an, wie meinst du? Also du hast gar keine richtige Lust? Geht eigentlich. Meistens, wenn ich duschen gehe oder so, lasse ich die Tür auf, dann kommt er einfach mit und so, dann kommt er auch rein in der Dusche. Mhm. Und wenn ich dann sage, nein, ich möchte das nicht, dann sagt er, komm, stell dich nicht so an, schließlich bin ich dein Mann und so. Mhm. Ja, und dann kommt halt das eine zu dem anderen. Und dann passiert's halt so, aber ohne große Freude für dich. Ja, eigentlich keine große Freude, so einfach nur gerade Fun. Verstehe. Ja. Aber Bianca, das ist aber alles nicht schön. Du bist so jung, ihr habt ein Kind zusammen und jetzt diese Schwierigkeiten. Also ich finde, also mein Rat ist ganz klar, du musst den darauf ansprechen, was du da gelesen hast. Ja, aber das Problem ist, ich habe halt Angst, dass er dann sagt, komm, du kannst doch gehen und so, ich habe keine Lust auf dich und so, dass er dann abhaut. Weil mein Kind möchte ich auch nicht alleine sein, weil mein Sohn hängt halt sehr an ihm. Was soll ich ihm dann sagen? Weil mit 2 Jahren, da verstehen die ja schon vieles. Ja, wobei mit 2 Jahren geht's noch. Wenn er jetzt 4, 5 wäre, wäre es komplizierter. Ja, schon, aber mit 2 Jahren, finde ich, verstehen die auch schon vieles. Hast du recht, es ist natürlich immer schlimm, wenn sich ein Pärchen trennt. Aber man kann und darf auch nicht auf Biegen und Brechen zusammenbleiben. Wenn alles nicht mehr stimmt oder wenn die andere Person vielleicht sich sogar neu verknallt hat, muss man auch dann Konsequenzen ziehen und sagen, nein, das geht dann nicht mehr mit uns beiden. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Du sollst den ja erstmal konfrontieren mit dem, was du gelesen hast. Dann soll ich habe ja Angst, wenn ich ihn darauf anspreche oder so, dass er wieder handgreiflich wird. Das wäre ja nicht zum ersten Mal. Ach so, das gab es auch schon. Ja, schon öfter. Was hat der denn mit dir schon gemacht? Der hat mir halt in die Haare gezogen, dass ich auf der Erde gefallen bin. Er hat mich sogar schon mal die Treppe runtergetreten. Er hat mir auch ins Gesicht geschlagen, so dass ich ein blaues Auge hatte. Und das hat sogar mein Sohn mitbekommen. Und dann hat er auch wirklich im Krankenhaus, mein Sohn hat dann die ganze Zeit gesagt, Papa, aua, Papa, aua. Ja, und dann haben die mich im Krankenhaus auch schon gefragt, was da passiert ist und so, war halt eine peinliche Angelegenheit. Und da hast du gelogen? Ja, da habe ich gesagt, dass mein Kind öfter Mama und Papa verwechselt und dass er meint, dass ich Aua habe. Ach so. Mhm. Ja. Bianca, das sage ich dir ganz offen und ganz ehrlich, als ganz wildfremde, neutrale Person, das klingt sehr schlecht, was du mir da erzählst. Ich finde, die Tatsache, dass der seine Freundin, seine Frau, seine Freundin schlägt, ist schon unter aller Sau. Man schlägt keinen Partner. Das ist schon ganz schlimm. Dadurch hat er eigentlich bei mir schon verschissen, nach dem, was du mir erzählt hast. Ja, ich häng halt sehr an ihm. Ja, okay, Moment. Jetzt bist du immer noch auf die Schliche gekommen, dass er auch noch mit anderen Frauen rummacht. Ich sage dir, mein Gefühl sagt mir, aufgrund der wenigen Dinge, die du mir jetzt erzählt hast, dass das sowieso keine große Zukunft hat zwischen euch beiden. Und lieber eine Trennung mit Schmerz, als ein langes Leben in einer schmerzhaften Beziehung. Da haben Sie ja recht. Und was ist, wenn ich mich jetzt von meinem Freund dränge mit meinem Sohn, soll ich ihm den Kontakt verbieten oder eher nicht? Nein, du darfst den Kontakt nicht verbieten. Das wäre für das Kind auch wieder schlimm. Ich finde, man muss sich da gut dann einigen als Eltern, dass der Junge auch regelmäßigen Kontakt zu seinem Sohn hat. Denn das ist ja auch wichtig für ihn. Ja, aber eigentlich, weil wenn wir das jetzt alles machen würden und so, dann, wenn er den sieht und so, habe ich halt auch Angst, dass er dann meinen Sohn was antut oder meinen Sohn mir wegnimmt. Mhm. Gut, da muss man natürlich genau überlegen, wie das dann alles läuft. Da rate ich dir auch dringend, und da geben wir dir gleich noch entsprechende Adressen an die Hand, dass du dich da gut beraten lässt vom Jugendamt und von Beratungsstellen, damit da bloß kein Fehler unterläuft. Und wer hat das Sorgerecht? Du hast das Sorgerecht im Moment? Wir beide haben das Sorgerecht. Ja, das beide zusammen, okay. Ja. Gut, auf der Basis muss dann natürlich entschieden werden und gehandelt werden. Mhm. Also Bianca, ich rate dir, jetzt einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Auch wenn du Angst vor dem hast, finde ich, musst du den Schritt machen. Denn du kannst das nicht alles so für dich hinnehmen. Ja. Vor dir würde sonst ein sehr unglückliches Leben liegen. Damit du aber ein bisschen Unterstützung bekommst, werden wir dich jetzt nochmal anrufen und dir noch einige Adressen an die Hand geben, wo du dich auch hinwenden kannst. Beratungsadressen und auch so etwas psychologische Unterstützung zu bekommen von dort, okay? Ja, okay, das wäre sehr nett. Das machen wir sehr gerne für dich, Bianca. Dann wünsche ich dir und deinem Kind von Herzen alles Gute. Und du legst, ja, okay. Du legst auf und du wirst von meiner Mitarbeiterin, der Magdalena, zurückgerufen und kannst dann mit ihr weitersprechen. Ja, okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit Martin, der ist 48. Guten Morgen, Martin. Hallo, Domian. Hallo, Martin. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe eigentlich so ein bisschen stellvertretend an für meine verstorbene Frau. Die war ein großer Fan von dir, hat oft deine Sendung gehört, wir teilweise auch zusammen. Wir waren noch nicht so lange ein Paar. Seit dem Sommer wohnen wir erst zusammen und vorher haben wir dann schon mal getrennt deine Sendung gehört, aus zwei Wohnungen haben uns so unterhalten. Und ich habe jetzt in ihrem Nachlass ein Gedicht gefunden, was sie geschrieben hat, aber in sozusagen als Domian, in Ich-Form. Und irgendwie hatte ich so das Bedürfnis, dich doch mal anzurufen und weil ich auch gar nicht genau wusste, hat sie es geschrieben oder hat sie es vielleicht, gab es das schon, aber es ist wohl von ihr und heißt Der Nachtfalke. Dann tragst, wenn es nicht zu lang ist, dann tragst du es doch mal vor. Ja, also das ist eine ganze DIN A4-Seite. Ich lese mal so ein Stückchen vor. Okay. Also, ich sitze hier nachts am Mikrofon und kenne nur deinen Namen schon. Deine Geschichte ist mir fremd, erzähl sie mir ganz ungehemmt. Ich höre dir zu, du bist mir wichtig, es gibt dabei kein Falsch und Richtig. Voll Neugier will ich es ganz genau wissen. Geht es um Drogen, Sex oder ums Küssen? Bist du kriminell oder rechtsradikal? Bist du für den Rest der Gesellschaft nicht normal? Höre ich mir trotzdem dein Statement an, obwohl ich nicht alles unterstützen kann. Aber ist der Anruf gefaked und deine Worte gelogen? Hast du mich und mein Publikum betrogen? Nur Falschheit in den Hörer gehaucht? Unser aller Vertrauen übel missbraucht? Und dann kommt noch eine zweite Hälfte. Und ich finde so der letzte Satz, wie es dann aufhört, steht dann, und liebe die Sendung immer mehr. Also so hörst du dann praktisch auf mit deinem, oder was sie jetzt schreibt, so wie sie praktisch dich sieht, wie du deine Sendung das ist aber sehr rührend. Das, vielen Dank, dass du mir das so ein bisschen vorgetragen hast. Ja, wie gesagt, ich habe es in ihrem Nachlass so, gefunden und wusste gar nicht genau, ob sie es jetzt geschrieben hat oder ob es das schon gab und sie sich das nur notiert hat, aber also mir war es selber geschrieben. Ja, mir war das so nicht bekannt. Ich habe das noch nie gehört, so in der Form, wie du es gerade beschrieben hast. An was und wann ist deine Frau verstorben, Martin? Ja, sie ist ziemlich überraschend gestorben. Sie also ist im November gestorben, kam ins Krankenhaus. Eigentlich hatte sie vorher Zahnprobleme und im Krankenhaus stellte sich dann heraus, dass sie eine Leukämie hatte, eine akute. Und die war auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Und dann ist sie eigentlich mit einer guten Prognose entlassen worden vom Arzt nach den ersten Gesprächen, dass es eine Art der Leukämie ist, die man gut heilen kann. 100% sogar. Also, das hatte man sogar gesagt. Und nach dem ersten Schock im Krankenhaus und weil wir es schon vorhatten, drucksten wir beide so rum und sie sagte dann, hör mal, ich weiß doch, du denkst auch daran, sollen wir nicht heiraten noch? Dann habe ich das, mich erkundigt, wie das geht im Krankenhaus und das Nottrauung, sowas kann man machen. Kann man machen, ja. Ja, und dann kam aber die gute Prognose, dann haben wir es trotzdem durchgezogen, weil wir gesagt haben, okay, wir holen das dann schön nach, haben dann geheiratet. Ja, und 5 Tage später hat sie eine spontane Hirnblutung bekommen und die war so heftig, dass sie ins Koma gelegt werden musste und nach einer weiteren Woche dann ist sie verstorben. Das ist ja eine wahnsinnige Geschichte. Das heißt, ihr habt wirklich ein paar Tage vorher in letzter Sekunde geheiratet. Ja, genau. Und eigentlich mit dem Gefühl und mit der Prognose. Das holen wir groß nach. Ne? Das, ja, und das war jetzt eigentlich überflüssig. Also die ne, Leukämie, dachten wir, haben auch erst so ein bisschen, ist ja immer, wenn man im Krankenhaus heiratet, steht ja auch so eben diese Befürchtung dahinter. Also das geht jetzt zu Ende. Und dann war es ja gar nicht mehr so. Und deshalb wollte ich das auch gar nicht. Und ich sage ich sehe ja, du druckst da auch so rum. Ja. Sollen wir das nicht. Was hätte man es geahnt, das Schicksal? Was war das? War das eine standesamtliche Trauung oder eine kirchliche Trauung? War eine standesamtliche Trauung. Im Krankenhaus. Die Standesbeamtin, genau. Eine Freundin von mir hat dann auch ihr Zimmer nett dekoriert und sie durfte nicht so richtig Kontakt haben, deshalb war kein Besuch da wegen der schwachen Immunabwehr, nur durch die Leukämie. Dann waren wir so ziemlich mit zwei Ärzten und zwei Standesbeamten dann allein. Und sie hat noch eine Bluttransfusion bekommen während der Trauung. Aber das war trotzdem ganz schön. Mhm. Also so unter den Umständen, verstehe, wie man das so machen konnte. Und wir waren da eigentlich auch ganz zuversichtlich. Und klar, ich habe ja auch immer Mut gemacht und gar nicht irgendwie so an sowas gedacht. Jetzt kamen die denken wollen, das so ein bisschen weggeschoben. Ja, jetzt kamen die Gehirnblutung, kam ja ganz plötzlich und unerwartet. Ja, genau, ganz, ganz unerwartet. Und dann weißt du noch, über was du dich mit ihr als letztes unterhalten hast? Ja, wir haben, sie lag alleine, deshalb konnte ich lange da sein. Ich war an dem Abend vorher noch sehr lange da, haben wir Fernsehen, also praktisch so einen ganz normalen Abend. Also ein bisschen unterhalten, eigentlich nicht konkret, ganz normal gesagt, nett verabschiedet, das war eigentlich dann noch. Ganz gut. Wir haben ein bisschen, wir durften nicht mehr als Händchen halten, ne, so im Krankenhaus. Und das war dann quasi der Abschied für immer. Ja, schon. Also ich habe den Blick noch, den Moment noch im Kopf, als ich mich verabschiedet habe, zu ihr rübergeguckt habe, noch Tschüss gesagt habe. Und am nächsten Morgen hörte ich nichts, haben dann schon mal eine SMS geschickt und ich gedacht, sie wird bestimmt untersucht und so. Und dann kam ich ins Krankenhaus und zum Zimmer und war sie weg und da sagt der Pfleger, ist jetzt eben auf der Intensivstation und dann hat sich das so. Ja. Dann ist sie nie wieder aufgewacht. So. Nee. Das ist dann schon hart wenn man an dem Bett und das dann so mitbekommt, die Gespräche mit den Ärzten und aber schön war, wir haben vorher noch ein paar nette Dinge unternommen. Wie gesagt, wir waren erst seit dem Sommer, sind wir zusammengezogen und wir wollten hatten viel geplant. Wann genau habt ihr euch kennengelernt? Na, kennengelernt haben wir uns 2010, aber wirklich eher flüchtig, da war ich auch noch verheiratet und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, also es war schwierig, mit vielen Auf und Abs. Und Trennungen und wieder zusammenkommen und dann hatte das im Sommer endlich geklappt. Dann war alles geregelt sozusagen. Sie war, hast du gerade gesagt, ne, in deinem Alter ungefähr? Sie war etwas jünger als ich, war 36. 36 erst. Ah, ja. 36, ja, hast du es nicht gesagt. Jetzt, ja, gut. Im November gestorben. Bitte? Genau. Ja, ich sag, du kennst ja viel, es gibt viele solcher Schicksale im Krankenhaus. Ja, aber trotzdem ist es natürlich immer schockierend, wenn man das so hört. Und besonders traurig auch, wenn ihr gerade zusammengekommen wart und durch die Heirat. Und jetzt ist sind ein paar Monate erst vergangen seitdem. Wie geht's dir heute? Ja, ist schwierig. Also ich sitze gerade hier in Ihrem Wohnzimmer. Bin so ein bisschen, fühle mich jetzt eben so ein bisschen gestrandet. Ich bin aus meiner alten Familie sozusagen raus, hier zusammen, bin jetzt hier allein. Hätte ich so nicht getan. Oder ohne sie wäre das klar nicht so gekommen. Bist du jemand, der sich sehr abkapselt und in sich trauert? Oder gehst du noch draußen? Hast du Freunde, Bekannte, Verwandte? Ja, ich habe Freunde, doch. Also gestern rief mich noch einer an und sagte immer, ich höre gar nichts mehr, ist alles okay? Dann war ich kurz da. Doch, schon. Aber es ist eben eine schwierige Situation. Aber ich guck da eben positiv, es wird sich schon wieder ein bisschen normalisieren. Ne? Also du wirkst auch, du wirkst natürlich alles so ein bisschen aus den Fugen geraten. Ja, du wirkst auch so ein bisschen, als würdest du dich sehr zusammennehmen. Ja, okay, das ist sicher so. Ist wohl, ne? Ja. Es schwankt aber auch von auf und ab. Also ja, als ich das vorhin für mich nochmal so gelesen habe, hier klar, dann kommen ja auch die Tränen und die kommen ja auch oft und ist manchmal ganz komisch. Ich bin auch klar viel am Friedhof, da kann ich auch manchmal schlecht sein, manchmal bin ich länger da, manchmal geht's mir da auch oder bin ich da auch sehr traurig, aber manchmal bin ich auch ganz gefasst, also es geht immer so auf und ab. Wie hast du die Beisetzung organisiert, wie war die? Die war groß, weil sie sie war auch so eine Lebenslustige und hatte viele Bekannte, sie arbeitete auch in einem Bereich, wo viele junge Frauen arbeiten mit ihr zusammen und das war eine große Beerdigung. Mhm. Das war schon heftig auch. Mhm. Und da ja, das war schwierig, also war aber gut. Das sind so Situationen, da muss man dann durch, das nicht, ist... Ne? Ihre Mutter hatte mir vorher noch gesagt, du musst dich vielleicht dann mal so ausklinken zwischendurch und mal ganz was anderes denken. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Das hatte ich vorher, hätte ich da gar nicht so dran gedacht, aber das war so eine kleine Hilfe, um da nicht völlig... Kann ich verstehen. Ja, irgendwie, ja. Indem man sich wirklich so ein bisschen mal woanders hin denkt. Ja, ja, ja. Lieber Martin, das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Das ist eine traurige Geschichte. Und ich danke dir sehr, dass du uns angerufen hast. Sie hätte wahrscheinlich nicht angerufen, dir das mal berichtet. Und ich habe gerade gesagt, ich schick's einfach auch nochmal. Ja, gerne, mach es bitte. Dann hast du es mal komplett. Genau, das wäre sehr nett. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Ja, weiß ich, aber ich mache ich für Sie. Okay. Vielen, vielen Dank, Martin. Domian, alles Gute wünsche alles Gute. Ich. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. 1.50 Uhr und hier ist Katja. Katja ist 51. Guten Morgen, Katja. Ja, hallo Domian. Hallo Katja, um was geht's? Also, ich bin ein adoptiertes Kind. Mhm. Also ich wurde 1962 geboren im Juni und bin im Januar 63 adoptiert worden. Mhm. Und aufgrund von Schicksalsschlägen, sage ich jetzt mal, also ich habe ein Kind im 7. Monat, also ist bei mir im Mutterleib abgestorben. Und da wollten die also damals gern bei mir erbiologisches Gutachten machen. Und das war aber nicht möglich, weil ich weiß ja nichts von meinen Wurzeln. Ne? Mhm. Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich möchte das wissen, weil ich wollte ja Kinder und so weiter noch haben. Ja, und dann habe ich mich halt einfach auf die Suche gemacht und habe also innerhalb von 2 Tagen meine Erzeugerin ausfindig gemacht. Da warst du wie alt? Ich war damals 89, 27. Okay. Mhm. Und also das ging, wie gesagt, innerhalb von 2 Tagen. Und das ging also über meine damalige Patentante, die hat es also auch gemanagt, dass wir uns dann immer treffen und da haben wir uns dann neutral getroffen und so weiter. Und wie ich also da meine Erzeugerin gesehen habe, war ich schon, weil ich war total geschockt, also wie ich diese Frau gesehen habe. Und da habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein, das kann niemals. Warum warst du geschockt, als du sie gesehen hast? Ja, schon vom Anblick her, so schmuddelig und irgendwie so totales Gegenteil von mir. Sie ist zwar auch kräftig, ne, mhm, aber irgendwie so, ja, so von der Redensart und alles irgendwie so. Ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Also da war auch irgendwas, was mich total abgestoßen hat. Das heißt, ihr seid auch dann ins Gespräch richtig gekommen? Ja, ja, klar. Ja. Und warum hat sie dich abgegeben? Ja, das habe ich sie gefragt. Ne? Also mhm, sie hat dann gesagt, ja, sie war damals 16 und das durfte auch keiner wissen. Und sie hatte den Bauch, also quasi meine Schwangerschaft, durch eine Schnürkorsage weggedrückt, mhm, und hat mich dann heimlich in Frankfurt am Main zur Welt gebracht und dann gleich zur Adoption. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, ich leide seit 1981 an ganz massiven Angstzuständen und Panikattacken. Mhm. Und ja, und da haben die also, ich war da Hypnose, ach Gott, was ich alles schon gemacht habe. Und die haben also auch gesagt, das ist irgendwie ein ganz schlimmes Erlebnis, weil immer die Enge halt das Thema war. Vielleicht durch die Einschnürung, ja. Genau, vielleicht. Das hat sich für mich ja auch dann erklärt und so weiter. Und hat sie über deinen Vater was erzählt? Das wollte ich wissen, weil ich war ja, wie gesagt, von ihr so schockiert. Und ich habe gesagt, in den Papieren nirgendwo steht was über meinen Erzeuger. Mhm. Und ich hätte gerne gewusst, wer mein Vater ist. Mhm. Und dann hat sie dann so ganz lapidar gesagt, also das weiß er halt einfach nicht. Das war jemand aus der Armee. Mhm. Aber wer das jetzt genau weiß, das weiß er nicht. Dann habe ich es halt ganz klar gesagt. Von den Amerikanern oder von wem? Ja, von den Amerikanern. Mhm. Und in Weise hat sie dann noch gesagt, sag ich, ja, sehr lustig, das sehe ich ja, ne? Und ich habe sie dann ganz klar gefragt, ob sie so einen Lebenswandel gehabt hat mit ihren Anführungszeichen 16 Jahre, dass sie nicht immer wusste, wer mein Vater ist. Das hat sie dann quasi bejaht. Mhm. Und war das eine einmalige Zusammenkunft zwischen euch beiden? Nee, die hat, also ich wollte mich mit der nicht mehr treffen, aber die hat in Frankfurt an der Auskunft gearbeitet. Mhm. Und die hat auch mich dann über die Auskunft ganz schnell ausfindig gemacht, hat bei mir dann Telefonterror gemacht und so weiter. Ach so. Ist dann zu mir nach Hause, hat den Kontakt auch über meinen Sohn gesucht, ne? Also die hat dann, damals hatte ich dann ein gesundes Kind dann mittlerweile. Mhm. Und die hat dann auch Geschenke mitgebracht und so. Und das war mein Sohn, der fand das ganz toll, ne? Und ich habe das verboten. Ich habe auch gesagt, ich will von der Frau nichts. Mhm. Sie soll mich in Ruhe lassen. Ich habe dann also auch, ich bin dann weggezogen, habe mein Mädchennamen wieder angenommen. Und von dem Tag an war Ruhe, ne? Mhm. Und, das heißt, du hast sie dann seitdem bis heute nicht mehr gesehen? Nein, ich habe aber von ihr erfahren, also sie hat selber keine Kinder mehr bekommen, aber sie hat damals ein Mädel adoptiert, die Julia. Und ich versuche also auch seit Jahren... Moment, deine, diese Frau, deine Mutter hat ein Kind adoptiert? Genau, und das habe ich überhaupt nicht gepackt, ne? Also, wie alt war sie denn, als sie das Kind adoptiert hat? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass diese Julia... Also quasi, wo ich sie getroffen habe, war die damals 15. Mhm. Und die hatte auch ja nur Angst, dass ich dem Larry, also quasi ihr Mann oder ihrer Julia, sagen könnte von meiner Existenz. Mhm. Darum hat sie Angst gehabt, ne? Mhm. Also das durfte niemand erfahren. Also das ist ja schon eine verrückte Geschichte. Einmal sie gibt dich weg und dann lässt dann... Genau. Na gut, sie war sehr jung, sagt sie als Begründung. Was ist genau der Grund deines Anrufes, Katja? Also es ist ganz einfach so, bei mir schließt sich der Kreis nicht. Also wie gesagt, ich hatte Adoptiveltern, meine Adoptivmutter war das Beste, was mir passieren konnte. Mhm, mein Adoptivvater, das war die Hölle. Alkoholiker, Missbrauch und. Also es war ganz, ganz, ganz, ganz schlimm für uns Kinder. Also ich habe noch einen Bruder, das ist kein Blutsverwandter, aber es ist noch ein Junge, der auch adoptiert wurde. Und es ist viel, viel passiert, viel Schläge und. Mhm. Okay, sag mal den Grund deines Anrufes. Also wie gesagt, der Grund ist ganz einfach, ich möchte einfach nur wissen, wer ist mein Vater? Und ich komme damit nicht klar, dass ich der Kreis nicht schließen kann. Mhm. Mir fehlt einfach ein Teil. Lebt deine Mutter noch? Keine Ahnung, ich versuche die auch schon ewig und drei Tage an die ranzukommen, aber... Andererseits, wenn sie damals gesagt hat, vielleicht weiß die das wirklich nicht, wer das ist. Ich komme aber, ich weiß nicht, ich komme einfach damit, ich kann da nicht loslassen. Dann kannst du doch sagen, keine Ahnung, das war vielleicht der. Ja, aber die war 16. Die war 16. Oder noch jünger wahrscheinlich. Noch jünger, genau. Ja, wie sie mich gekriegt hat, war sie ja 16. Genau, da war sie also noch jünger. Ja. Dann kommt die aus dem Frankfurter Raum, wo viele Amerikaner waren. Ja. So. Das kann ja völlig stimmen sogar, dass sie den Typ nicht kennt. Ist das so eine ganz kleine Zufallsbekanntschaft gewesen und der Typ war sofort wieder über alle Berge. Sie war ein ganz junges Mädel, dem war das egal. Ich finde das aber so schlimm irgendwo, ne? Ich denke auch damals, ne? Meine, in der heutigen Zeit mag das vielleicht normal sein, also für mich nicht, aber dass ich nicht immer weiß oder dass sowas überhaupt sein kann und dann tut sie mir das quasi auch noch an, mit meinen Ängsten und so weiter. Mhm. Dann kriegt sie zum Beispiel auch noch ein Kind, dieses adoptieren darf, das verstehe ich sowieso auch nicht. Okay, das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema. Aber ich finde, damit solltest du dich gar nicht mehr befassen. Ja. Das belastet dich nur zu sehr. Ja. Und ich finde auch, Katja, wenn offensichtlich alle Wege jetzt versperrt sind oder dass es wirklich nicht möglich ist, herauszubekommen, wer dein Vater ist, dass du versuchen solltest, damit abzuschließen. Dieses anzunehmen, dass das in deinem Leben nun mal so ist, dass du das nicht weißt. Es gibt ja viele Menschen, die das nicht wissen. Schön ist es natürlich, wenn man es weiß, aber wenn es nicht geht, muss man irgendwann auch loslassen von der Frage, weil man sich sonst kaputt macht damit. Du bist du bist 51 schon, du beschäftigst dich wahrscheinlich dein ganzes Leben lang mit der Frage. Das ist schlimm, das zermürbt mich, das macht mich kaputt. Deswegen sage ich, da muss man dann irgendwann noch gegensteuern. Man muss ja irgendwann auch mal einsehen, ich komme nicht weiter und ich kriege keine Informationen mehr. Und was die damals für Fehler gemacht hat, die kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ich will dir das, missverstehe mich bitte nicht, ich will das nicht kleinreden, wirklich nicht. Aber ich will, dass du eher deinen Frieden findest. Und ja, das möchte ich ja eigentlich auch für ja, und deinen Frieden, ich glaube wirklich, dass du deinen Frieden findest, indem du nach vorne schaust und weitergehst. Du bist zu verkrampft an der Vergangenheit. Ich hätte sie halt auch gern irgendwie trotzdem nochmal ausfindig gemacht oder zumindest gewusst, wo sie jetzt ist, um mir das einfach nochmal zu sagen. Ne? Mhm. Gut. Weil ich meine, seit diesem Treffen, da liegen ja jetzt auch schon hier zwei, gut. Vielleicht lebt sie auch gar nicht mehr, keine Ahnung. Das kannst du ja nochmal mit allen Mitteln versuchen. Das versuche ich auch weiter. Das kannst du nochmal machen. Und wenn sie dir dann wieder sagt, sie weiß es nicht, dann musst du es aber wirklich, wirklich definitiv sein lassen. Mhm. Gut, dann versuch es. Wenn dir das gut tut, dann versuch es, sie ausfindig zu machen, in der Hoffnung, dass sie noch lebt. Aber sie ist ja gar nicht, sie hat dich ja eben sehr jung bekommen. Insofern stehen die Chancen ja sehr gut. Ja. Liebe Katja, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Ich danke dir ganz viel. Alles Gute wünsche ich dir, viel Glück. Alles Liebe auch für dich. Dankeschön, tschüss. Dank. Ade. Tschüss. In der Technik heute Nacht Andreas Fulford. Wir melden uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Dann wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche Montag. Macht's gut. Ciao.